Zweiter Advent 2024. Nichts an, sitze ich auf dem Chaiselongue im Wohnzimmer. Aus dem TV flimmert ein Serienstream. Plötzlich ein Ton, als kröche am Horizont ein Sherman-Panzer über die oberbergischen Hügel. Ich mute den Fernseher. Der Ton hält an. Flugs das TV entmutet, folge ich mehr oder minder gespannt dem Geschehen in den Schweizer Alpen, bis der Motorenlärm im Hintergrund derart angeschwollen ist, dass Zimmerlautstärke nicht mehr ausreicht, um der Serie zu folgen. Laut hochgedrehte Dieselmotoren, Hupen und neumodische Weihnachtsmusik untermalen lautstark einen LED-beleuchteten Trecker- und LKW-Konvoi, der sich lindwurmgleich durch den Ort schiebt. Herzlich willkommen hier im Adventstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 207. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Erneut lärmen Landwirten und Hobbytreckeraner unter dem Deckmäntelchen der Adventszeit durch die Straßen. Auf dem Feld ist nichts los, Agrardiesel und China-Lichterketten sind billig. Scheiß auf Feinstaub und CO2, aber lass nächstes Jahr übers Klima jammern. Zu trocken, zu feucht, zu warm, zu kalt, vollkommen egal, wie es werden wird, die Ernten werden mäh und das Geschrei nach Ausfallzahlungen laut. Wie jedes Jahr. Es sollte mich sehr wundern, wenn nicht kurz vor der Neuwahl noch die eine oder andere Straße mit überdimensionierten Landmaschinen blockiert wird, um Interessen durchzusetzen oder Politiker zu diskreditieren. Bestimmte Gruppierungen und Bauern standen sich von jeher schon sehr nah. Nichtsdestotrotz war ich gegen Mittag mit meiner Holden schrittieren. Standardrunde ohne Aufnahmegerät. Wie jeden Winter sind die Wege matschig, denn allüberall wird Holz geschlagen und abtransportiert. Da könnte man ja denken, dass die Wege verkehrssicher sind, weil mit dem Holzeinschlag alle Problemstellen bereinigt wurden. Weit gefehlt, denn schon wieder liegen frisch umgefallene Bäume überm Weg, vom letzten lauen Lüftchen aus dem überfeuchteten Boden entwurzelt. Mutmaßlich. Weil nur die dicken, gewinnbringenden Bäume gefällt wurden. Zumindest liegen die transportbereit am Wegesrand. Egal. Irgendwann werden sie den Baum entfernen müssen, sonst kommen sie mit dem Rungenwagen nicht zu den Lagerplätzen. Gefahr droht aber auch von den Verkehrswegen im Ort selbst. Allüberall wurden Straßen aufgerissen und Leitungen gelegt. Oder Kanalisation. In dem Zusammenhang wurde um einen Einstiegsschacht Kaltasphalt drapiert. Damit da niemand drüber fährt, hat man das Ganze mit einem Betonfuß gesichert. Vielleicht steckte dort anfangs auch eine Warnbarke drin, aber als wir vorbeikamen, nicht mehr. Da war nur dieser Betonfuß mitten auf der Straße vor dem Kanal. Viel Raum für Spekulationen und wehe dem, der drüber fährt. Oder der. Ob mangelnde Sicherung oder gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ich weiß es nicht. Tja nun. Ich bin so durch für dieses Jahr. Urlaubsreif, deprimierendes Wetter, die sechste Woche Husten, dauermüde, früh im Bett und lustlos. Das Besorgen von Geschenken geht zudem nur schleppend voran. Gefühlt wird die Adventszeit von Jahr zu Jahr schwieriger. Vielleicht hat das was mit dem Alter zu tun oder dem fortgeschrittenen körperlichen Verfall. Oder es ist eine Mangelerscheinung. Möglicherweise ein Vitamin oder ein Spurenelement. Der Doc checkt das im neuen Jahr aus und kaum hat man den Mangel ausgeglichen, ist man ein neuer Mensch, voller Elan und so. Möglicherweise. Findet er allerdings nichts, weiß man, wohin die Reise geht. Abwärts. Vorbei der Traum von Rente und dem Erreichen der durchschnittlichen Lebenserwartung. Andererseits könnte es auch bedeuten, dass mir nichts fehlt. Unwahrscheinlich aber möglich und dann? Die Hypochondrie ist ein weites Feld, aber Nichtwissen bietet Mutmaßungen Raum. Apropos Mutmaßungen. Ob ich wohl ausreichend brav war, um an Weihnachten beschenkt zu werden? Egal. Weil ich bin, wie ich bin, greife ich vor. Will sagen, ich bin mein eigener Nikolaus bzw. Weihnachtsmann, denn gern lege ich zuweilen eine gewisse Sammelleidenschaft für bestimmtes Hobbygerät an den Tag. Was früher Airbrush-Pistolen waren, sind heute Mikrofone. So habe ich schon länger an einem stylischen Podcast- oder Broadcast-Mikrofon überlegt, zumal seit einer Weile eines der beliebteren Modelle neuerdings in verbesserter Ausführung mit brauchbarem Pegel daherkommt. Dementsprechend ist wohl auch der Preis und, wenn ich mich recht erinnere, wäre man günstiger dran, pimpte man die bewährte schwachbrüstige Version mit einem Fathead. Just darüber sprach ich vor einer Weile mit einem Freund und seitdem haderte ich mit mir, ob der Mehrwert eines solchen Mikrofons gegenüber den vorhandenen die Ausgabe rechtfertigt. Zumal gerade Audioqualitätsmängel meinem Podcast oftmals seinen einzigartigen Charme verleihen. Nichtsdestotrotz stolperte ich vor einigen Tagen zufällig über die Anzeige eines namhaften deutschen Herstellers, der angeblich die Preise für bestimmte Produkte reduziert hatte. Tatsächlich auch für ein für meine Zwecke geeignet erscheinendes Mikrofon. Ich habe mir daraufhin in der Tube relativ gute Vergleiche zwischen diesem und beliebten Podcast-Mikrofonen angeschaut und festgestellt, dass es sich keineswegs hinter denen verstecken musste. Der Klang war gefällig und noch gefälliger der Preis. Leider sollte es bei meinem Lieblingsdealer erst in 2 bis 3 Wochen lieferbar sein, weshalb ich mich zum Direktkauf beim Hersteller entschied. Derselbe Preis, Samstag bestellt, Dienstag in der Postfiliale. Ich nehme die Konserve gerade damit auf. Ist mir doch direkt aufgefallen, das klingt ja anders als sonst. Das ist gut möglich, denn meine Stimme ist immer noch angegriffen und ich habe die Einstellung des Equalizers angepasst. Wie auch immer, ich bin zufrieden. Zumindest wesentlich zufriedener als mit Menschen. Naja, werden einige von euch denken, das ist heutzutage keine Kunst und fällt zuweilen sogar eingefleischten Philanthropen schwer, aber dennoch, ein Beispiel. Nehmen wir an, mehrere Menschen bilden eine dauerhafte Arbeitsgruppe. Nehmen wir ferner an, in Bälde soll ein nettes Zusammensein stattfinden. Einfach mal nicht über die Arbeit reden, sondern einen netten Abend verbringen. Eine Person möchte nicht teilnehmen, weil sie das Gefühl hat, dass jemand anders sie nicht mag und schneidet. Okay, ist halt die Wahrnehmung der Person, aber wie es mit Wahrnehmungen ist, muss das ja nicht stimmen. Sinnvollerweise sollten die Betreffenden einfach mal miteinander drüber reden. Das tun sie auch. Die eine Person schildert ihre Wahrnehmung. Die andere besteht darauf, dass das nicht stimmt und bringt argumentativ Gegenbeispiele, um das zu untermauern. Die eine besteht auf der persönlichen Wahrnehmung und verschließt sich jeglicher Argumentation. Die andere besteht darauf, dass es so nicht gemeint war und fühlt sich angegriffen und unverstanden, weil sie nicht akzeptieren kann, dass Gefühle meist irrational sind und Argumente und Logik daher nicht zwangsläufig punkten. Schon ist der Graben breiter und so bleibt er auch. Was sich erwachsene Menschen für eine Scheiße einreden können. Da kannst du auch nicht vermitteln, denn wenn du das tust, stehst du automatisch auf der Seite der ersten Person, weil du der anderen ja erklären musst, dass sie mit Logik nicht weiterkommt. Deswegen ergreifst du in ihren Augen Partei, was du wiederum mit Argumenten nicht entkräften kannst, weil sie das ja so empfindet. Stimmst du nicht zu, bist du der Feind. Nächster Graben. Und nein, es ist den Menschen als Beteiligten offenbar nicht mehr gegeben, sich selbst temporär aus der Gleichung zu nehmen und sich eine solche Situation objektiv nebenstehend von außen zu betrachten und gegebenenfalls zu bewerten. Die Situation gar mit den Augen des Gegenübers zu sehen, erscheint schier unmöglich. Kindergarten. Dabei verbringen die auf Arbeit mehr Zeit miteinander als jeweils mit der Familie. Aber gut, muss jeder selbst wissen. Wem man nicht raten kann, kann man nicht helfen, sagte mir einst eine weise Frau und recht hatte sie. Leider ist sie vor 30 Jahren verstorben. Mit ihren Erzählungen hätte ich eine Palette Konserven füllen können. Bedauerlicherweise habe ich damals, TM, nicht an Aufnahmen gedacht. Nicht mal ans Aufschreiben und sei es als kurze Notiz. Egal ob als Podcast, Buch oder Aufzeichnung für kommende Familiengenerationen, so viele Geschichten für immer dahin. Darum redet mit euren älteren Herrschaften, solange ihr könnt. Dann müsst ihr nicht irgendwann bedauern. Und mit dieser Bomben-Advents-Sentimentalität endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 207 vom 13.12.2024. Der letzte Freitag der 13. dieses Jahr. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Ja, ich weiß. Diese Konservendose war wieder eine Mogelpackung. Zu wenig drin und schlecht gewürzt. Deshalb könnte es nächste Woche eine längere Konserve geben, die im Kausalzusammenhang mit Konserve 200 steht. Sollte euch jetzt wieder erwarten, der Podcatcher leer gelaufen sein und ad hoc keine Alternative einfallen, könntet ihr ja beispielsweise die Lage der Nation Episode 412 hören.